Es hatte keinen Zweck mehr, mit dem eigensinnigen alten Sam zu reden. Ich beschloss aber, besonders gut auf ihn aufzupassen, damit er sich und uns nicht unvorsichtigerweise den Rothäuten in die Hände lieferte. Trotzdem sollte auch meine Wachsamkeit nicht verhindern können, dass er... Aber ich will doch lieber der Reihe nach erzählen. Also, drüben bei den Kiowas wurden mehrere Feuer angezündet, die uns wohl anlocken sollten. Während ich so dalag und nachdachte, vernahm mein wachsames Ohr hinter mir im Gebüsch ein leises Rascheln. Es konnte natürlich von einem kleinen Tier herrühren, aber in unserer Lage war Vorsicht geboten. Ich musste das untersuchen. Also erhob ich mich und schlenderte langsam fort. Nicht etwa in die Richtung, wohin ich eigentlich wollte, nein. Ich entfernte mich weit genug, kehrte um und schlich mich nun von rückwärts an das Gebüsch heran. Richtig, da kroch eben mit unerhörter Vorsicht und Geduld Zentimeter für Zentimeter ein Indianer aus dem Gesträuch heraus. Sein Körper befand sich schon ganz im Freien, nur die eine Schulter mit dem Arm, der Hals und der Kopf steckten noch in der Hecke. Ich richtete mich in den Knien auf. Jetzt ein Faustschlag gegen seine Schläfe und er lag still. Da hörte ich drüben von den Gefährten. Was war das? Habt ihr nichts gehört? Was wird sein? Old Shatterhands Pferd stampfte. Wo ist der denn überhaupt? Wird doch keine Dummheiten machen. Dummheiten? Ja. Der macht keine Dummheiten mehr. Das solltest du doch wissen. Ja, ja, schon gut. Trotzdem gehe ich allein nachher zu den Kiowas hinüber. Sich bei solcher Helligkeit des Feuers ihrem Lager zu nähern, das kann er denn doch nicht. So, meint ihr? Alle Wetter, ihr seid doch da. Na, Sam, gut, gut. Oh, es sind doch andere Leute da als ich. Oh, wer denn? Wen meint ihr? Seht mal da hinter den Brombeeren nach. Und Chetan, macht Spaß, wenn ich mich nicht irre. Da liegt ja eine Rothaut. Ein Kiowa. Wie kommt der denn hierher? Er lebt aber. Schnell. Schnürt ihn schön zusammen. Gut, machen wir. Da hat Old Shatterhand wieder zugeschlagen. Und Freund Stone meinte, der Schlag wäre das Stampfen meines Pferdes gewesen. Eine Faust wie ein Pferdehufe. Das stimmt. So, also ihr Speer wäre sichergestellt. Jetzt gehe ich hinüber zu den Kiowas. Dass ihr euch nicht einfallen lasst, Sir, mir heimlich zu folgen. Der alte Sam braucht kein Kindermädchen, wenn ich mich nicht irre. Er brauchte aber doch eins. Sam hatte eben keinen guten Tag heute. Er geriet in die Gefangenschaft der Kiowas. Zwar gelang es mir durch eine geglückte Überrumpelung der Rothäute, ihn wieder herauszuholen. Und er hätte nur hinter mir herzulaufen brauchen. Aber sein Eigensinn ließ es heute einfach nicht zu, meinem Rat zu folgen. Und so kam er zum zweiten Mal in ihre Hände. Und ich ohne ihn wieder ins Lager zurück, wo mich meine Gefährten und die 10 Apachen aufgeregt erwarteten. Sir, da seid ihr ja wieder. Gott sei Dank. Warum hattet ihr uns verboten, euch zu Hilfe zu kommen? Weil ein Mann allein in solcher Situation mehr ausrichtet. Ihr wärt alle gefangen worden, wie Sam Hawkins auch. Sie haben ihn? Verdammt! Hat sich selber in die Tinte geritten. Aber wir werden ihn nicht darin sitzen lassen, müssen überlegen, was zu machen ist. Vor morgen früh können wir nichts mehr unternehmen, meine Freunde. Und wenn Sie ihn gleich an den Marterpfahl stellen? Das glaube ich nicht, Stone. Sam wird klug genug gewesen sein, den Rothäuten mitzuteilen, dass wir ihren Speer gefangen haben und den als Geißel benutzen werden. Richtig. Warten wir also den Morgen ab. Aber der Morgen brachte uns eine Überraschung, mit der auch ich nicht gerechnet hatte. Die Kiowas waren fort. Hatten sich mit dem Mörder Center und unserem guten alten Sam Hawkins vollkommen geräuschlos davongemacht. Ihre Feuer waren fast niedergebrannt. Wir kamen überein, zunächst einmal zu Winnetou zurückzukehren, um ihn zu warnen. Zwar würden die Kiowas mit dem Überfall bis nach der Beerdigung in Chuchunas und seiner Tochter warten, denn sie durften das Begräbnis nicht stören, wenn sie nicht den Zorn Manitus des großen Geistes auf sich herabziehen wollten. Ihren Gefangenen würden sie auch bis dahin kaum etwas antun. Sie hofften ja doch wohl Winnetou fangen und ihrem Häuptling Tangua bringen zu können. Nach ihrer Ansicht hätten sie sich damit gleichzeitig in den Besitz des Goldes gesetzt. Also ritten wir zurück zu meinem trauernden Bruder Winnetou. Gegen Mittag des nächsten Tages kamen wir dort an, ließen die Pferde und den Gefangenen in der Obhut eines Apachen unten im Tal und stiegen hinauf zu der Lichtung, wo der junge Häuptling bei Vater und Schwester die Totenwache hielt. Seitwärts hatte man eine einfache Hütte errichtet, in der die beiden Leichen aufgebahrt lagen. Winnetou war inzwischen noch ernster und gesetzter geworden. Er kam, mich zu begrüßen. Mein Bruder Old Shatterhand ist zurückgekehrt. Das erfreut Winnetous Herz. Wo ist der Mörder? Er ist uns entgangen, Winnetou. Hat mein Bruder die Spur verloren? Nein, ich habe sie noch. Er wird hierher kommen. Mein Bruder verzeihe mir die Frage, ob er die Spur verloren hätte. Er hat sicher alles getan, was er tun konnte. Doch vermisse ich den kleinen Jäger, meinen weißen Freund Sam Hawkins, an deiner Seite. Er befindet sich in der Gefangenschaft der Kiowas. Uff. Old Shatterhand kann auf Winnetous Hilfe rechnen, ihn zu befreien. Die Kiowas werden kommen und wir werden sie empfangen. Morgen werden die Gräber über Inchuchuna und Chochi errichtet. Wird mein Bruder dabei sein? Es würde mich sehr schmerzen, wenn Winnetou es mir nicht erlaubte. Ich bitte dich sogar darum. Du weißt, wen ich verloren habe. Sei du mir Vater und Schwester zugleich. Ich bitte dich darum, Charlie.